Mein Führer, Sie haben unser Gelöbnis vernommen. Dem Gelöbnis der 54.000, die auf diesem Platze stehen, schließen sich die 150.000 Arbeitsmänner an, die heute in 1400 Lagern und Standorten diese Weihestunde gemeinsam mit uns verbringen. Mein Führer, am letzten Parteitag beim Appell des Arbeitsdienstes haben Sie an uns die verheißungsvollen Worte gerichtet. Durch eure Schule wird einst die ganze Nation gehen. Dieses Wort hat uns die Kraft gegeben, unser seit vielen Jahren heiß erstrebtes Ziel, die allgemeine Arbeitsdienstpflicht beharrlich zu verfolgen. Ihr Wille, mein Führer, hat sodann am 26. Juni dieses Jahres dem deutschen Volk das Gesetz der Arbeitsdienstpflicht geschenkt. In der ersten großen Kundgebung der nationalen Regierung am 31. Januar 1933 haben Sie, mein Führer, selbst den Arbeitsdienst als einen Eckpfeiler Ihres Programms zum Wiederaufbau von Staat und Volk bezeichnet. Dieser Eckpfeiler ist nun endgültig aufgerichtet. Er steht fest. Das Arbeitsdienstgesetz stellt uns Führer des Arbeitsdienstes vor die große und schöne, aber auch verantwortungsvolle und schwere Aufgabe, die ganze deutsche Jugend durch den Arbeitsdienst als eine Schule der Nation zu führen. Wir haben uns auf diese Aufgabe vorbereitet. In den zurückliegenden Jahren im freiwilligen Arbeitsdienst. Denn wir haben ja im freiwilligen Arbeitsdienst keinen Augenblick etwas anderes gesehen als eine Vorbereitung und Vorstufe für die allgemeine Arbeitsdienstpflicht. So haben wir im freiwilligen Arbeitsdienst das Stammpersonal herangebildet, das beste organisatorische Gerippe für unseren staatlichen Reichsarbeitsdienst gibt. Und wir haben, was noch unendlich viel wichtiger war, den rechten Geist in unserem Arbeitsdienst herangezogen. Wir haben einem gesunden Körper die nationalsozialistische Seele gegeben. Der Arbeitsdienst muss ja seinem ganzen Wesen nach nationalsozialistisch sein. Er ist ja nichts anderes als eine in die Tat übertragenes nationalsozialistisches Bekenntnis. Wir haben auch heute bei diesem Appell wiederum versucht, von dem im Arbeitsdienst lebenden Geist einen Ausdruck zu geben. Der Geist, mein Führer, der heute aus den Worten, aus den Augen und aus den Herzen unsere Arbeitsmänner zu Ihnen gesprochen hat. Dieser Geist soll und wird auch der Geist des staatlichen Reichsarbeitsdienstes sein. Er wird es sein, denn die Führer und die Träger und Hüter dieses Geistes im freiwilligen Arbeitsdienst waren, werden auch die Führer des Reichsarbeitsdienstes sein. Ich werde darüber wachen, dass der Reichsarbeitsdienst nach demselben Gesetz weitermarschiert, nach dem wir im freiwilligen Arbeitsdienst angetreten sind. Nach dem Gesetz der Treue, des Gehorsams und der Kameradschaft als eine auf Hitler und Deutschland verschworene Gemeinschaft.